Knochenjochen putzt die Planken, putzt die schlanken Planken blank. Knochenjochen putzt die Planken, putzt die schlanken Planken blank. Und die Möwen kreisen, kreischen, singen ihr Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochenjochen, singen ihr Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochen. Knochenjochen, Schwämme flitzen, bis sogar die Ritzen blitzen. Knochenjochen, Schwämme flitzen, bis sogar die Ritzen blitzen. Und der Wind weht übers Meer, singt sein Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochenjochen, singt sein Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochen. Blackbeard tut ununterbrochen, Knochenjochen unterjochen. Blackbeard tut ununterbrochen, Knochenjochen unterjochen. Und die Wellen gluckern, blubbern, singen ihr Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochenjochen, singen ihr Lied für Knochenjochen. Knochenjochen, Knochen.